Die Bedrohungsszenarien haben sich gewandelt und damit die strategischen Anforderungen. Nicolas Sarkozy will deshalb nicht nur in der NATO mitmachen, sondern mehr mitbestimmen. Schluss mit dem Anachronismus, rein in die Militärstruktur des westlichen Bündnisses und über Einsätze entscheiden. Das war heute die klare Ansage des französischen Präsidenten. Das ist seine Gabe für den NATO-Jubiläumsgipfel Anfang April in Straßburg und Kehl. Wir schicken unsere Soldaten zu den Kriseneinsätzen, aber wir wollen keinen Einfluss nehmen. Jetzt ist der Augenblick gekommen, diesen Zustand zu beenden, denn das liegt im Interesse Frankreichs und Europas. Wir beenden einen langen Prozess. Frankreich wird dadurch stärker und einflussreicher. Die europäische Verteidigung, komplementär als Stütze der NATO entwickeln und stärken, ist das erklärte Ziel des französischen Präsidenten. Ein Ziel, das sich außerhalb des Bündnisses nicht realisieren ließe. 21 der 27 EU-Staaten sind schließlich NATO-Mitglieder. Fast auf den Tag genau 43 Jahre, nachdem General de Gaulle den Austritt Frankreichs erklärt hatte, vollzieht Nicolas Sarkozy nun eine lang angekündigte und von seinen Vorgängern Chirac und Mitterrand eingeleitete Kehrtwende. Belohnt werden soll Frankreich dafür mit zwei wichtigen Kommandoposten, in Lissabon für die Einsatztruppe und ACT, die in Norfolk, USA beheimatete Transformationskommandoeinheit der NATO. Die Zahl der französischen Offiziere in der NATO wird von derzeit 110 schrittweise auf 1000 aufgestockt. Andere Länder werden im Gegenzug auf Posten verzichten müssen. Für viele Oppositionelle und für viele Gaullisten ist trotz dieser süßen Beigabe die Aufgabe Frankreichs Sonderrolle ein zu hoher Preis. Diese Rolle freilich ist mit Blick auf die NATO mehr symbolischer Natur. Auch Deutschland hätte trotz voller NATO-Integration Nein zum Irakkrieg gesagt, versuchte Sarkozy, Argumente des früheren Premierministers de Villepin zu entkräften und stellte klar: Natürlich bleibt die Unabhängigkeit unserer nuklearen Abschreckung erhalten. Wir entscheiden autonom über die Entsendung unserer Truppen und in Friedenszeiten unterstellen wir keine Truppen dem NATO-Kommando. Im Nuklearausschuss wird man also auch künftig nicht dabei sein und an der absoluten Hoheit über die Atomwaffen festhalten. Also doch keine hundertprozentige Rückkehr? Eigentlich doch, denn auch Amerikaner und Briten behalten de facto allein die Kontrolle über ihre Atomwaffen. Im Wissen um die Symbolik der Entscheidung hat Nicolas Sarkozy die öffentliche Debatte gesucht und wird Premierminister Fillon am 17. März im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Verfassungsrechtlich ist das zwar nicht bindend, aber wie emotional die Diskussion verläuft, verdeutlichte Pierre Lelouch. Frankreichs Sonderrolle in der NATO gehöre doch zum Image wie Baguette und der Eiffelturm, erläuterte der konservative Abgeordnete auf einem Kolloquium heute. Und dennoch ist auch er bereit, dieses Identitätssymbol auf dem Jubiläumsaltar der NATO der Realität zu opfern.